Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 43 mit Jim Herring, The Beatles, Bobby Gentry, Pete Drake, Sarah Vaughan, Nina Simone, Razan Roland Kirk, The Art Ensemble of Chicago, Rabbit Muse, Billy Ward and the Dominoes, Sean Romero, Richie Valens und Jim Camilongo. Nicht zum ersten und bestimmt nicht zum letzten Mal im Framatz musikalischen Fundbüro der Gitarrist Jim Campilongo mit Jims Guitar Boogie. Ebenfalls nicht zum ersten und letzten Mal dabei eine Neubearbeitung eines Beatles-Titels Within You, Without You aus dem Jahre 2012 vom Gitarristen Jimmy Herring. Danach die Beatles höchstpersönlich selbst mit der B-Seite von Paperback Writer Rain. Jimmy Herring ist einer der Gitarristen, die an Instituten wie dem Berklee College of Music und dem Guitar Institute of Technology ausgebildet wurden. Ganz anders die Beatles. Für die war am Geburtsjahr von Herring 1962 ein Fis-Dur-Akkord noch der Akkord nach F. Das war 1966, als Rehn aufgenommen wurde, natürlich schon ganz anders. Rehn war einer der ersten, wenn nicht der erste Popmusiktitel mit rückwärts laufenden Tonbändern und Experimentieren der Aufnahme Tempi. Und vor allem das beim Gesang. Natürlich gab es auch schon in den 50er Jahren beim Gitarristen Les Paul ein Experimentieren mit den Tempi der Aufnahme oder auch bei Cartoons wie den Chipmunks. Aber das war nicht so subtil und klang immer sehr künstlich. Bei den Beatles war das viel subtiler. Da wir gerade mal bei Effektgeräten sind, seit es die E-Gitarre gab, wurden immer wieder Effektgeräte erfunden und natürlich auch ausprobiert, die dem Instrument Gitarre einen menschlichen Klang abgewinnen sollten. Eine dieser Effektgeräte war die Talkbox und der Pedal-Steel-Gitarrist Pete Drake verwendete sie als einer der ersten auf Platte 1964 bei Forever. Zu dieser Zeit eignete sich die Talkbox allerdings nur zum Einsatz im Studio. Erst in den 1970er Jahren nutzten es zum Beispiel die Gitarristen Peter Frampton oder auch Buddy Miles, wenn er mal zur Gitarre griff. Und das bei Live-Auftritten. Die erste Dreier-Serie des musikalischen Fundbüros beginnt die US-amerikanische Sängerin Bobby Gentry mit Chickasaw County Girl. In den 1960ern hatte Gentry Aufmerksamkeit mit ihren großen Hits Ode to Billy Joe und Mississippi Delta erregt. Es folgt der bereits erwähnte Steel-Gitarrist Pete Drake, zuerst bei Spook ohne Talkbox, danach bei Forever mit eben dieser. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? There's a blue dress at Dandy's, I'd give the world to see again. I need some hand lotion and some powder from the fighting can. Buy some chocolate and I'll make you a pretty pie. If you don't let me go, I'll just die. Papa, won't you let me go to town? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town with you? Well, I pick up a pattern, ain't no one's making me a dress. Scrubbed it this morning, what do you mean? Was a mess. I done everything you said, and then some you didn't say to do. You just gotta take me with you. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town? Shiny till it looks all brand spanking new. Seems like a year I've been waiting for today. If you let me go, I won't get in your way. Papa, won't you let me go to town with you? Papa, I'm feeling so down and blue. You just gotta come around, please do. Papa, won't you let me go to town? folgen zwei Ausnahmesängerinnen und Musikerinnen. Zuerst Sarah Vaughan, A Taste of Honey, danach Nina Simone, He Needs Me aus dem Jahre 1958, dem Jahr ihres Schallplattendebüts. He Needs Me stammte aus dem Musical Pete Kelly's Blues. 1955 hatte Peggy Lee bereits eine Version von dieser Komposition aufgenommen. Winds may blow or the icy sea, I'll take with me the warmth of thee, a taste of honey, a taste much sweeter than wine. I will return, I'll return, I'll come back for the honey. I'm here, and I'm gonna be his friend. his lover. Cause my one ambition is to wake him and make him discover that he needs me. I've got to follow where he leads me, or else he'll never know that I need him just as he needs me. Wie man sich denken kann, bedeutet der Begriff Multiinstrumentalist, dass dieser Musiker mehrere Instrumente spielen kann. Man geht aber nicht unbedingt davon aus, dass das simultan geschieht. Anders bei Roland Kirk oder Razan Ronan Kirk, der spielte mehrere Saxophone gleichzeitig, Tenorsaxophon, Altsaxophon, Mancello-Saxophon, Stritch-Saxophon, also auch einige Exoten dabei. Wir hören ein Beispiel dafür in der Burt Bacharach-Komposition »I Say a Little Prayer«. Shot him down to the ground. Well, we're gonna say a little prayer for him anyway. We're gonna say a little prayer. Thank you. Trompeter Lester Bowie war Mitbegründer des Art Ensemble of Chicago, das auch nach seinem Tod 1999 weiter existierte. Gründungsjahr war übrigens 1967. Das war eine Zeit des Aufbruchs auch im Jazz. Da war der sogenannte Jazz noch lebendig. Lester Bowie kannte keine Berührungsängste mit Musikern anderer Stile und spielte sowohl mit den Skatellites aus Jamaika, Fela Kuti aus Nigeria oder auch sein Namensvetter David Bowie aus Großbritannien, auf dessen Black Tie White Noise aus dem Jahre 1993. Ich habe mich entschieden, ein Stück des Art Ensembles of Chicago aus dem Jahre 1987 zu spielen, Zombie. Für ein Zombie hielt Lester Bowie auch seinen Trompeterkollegen, den knapp 20 Jahre jüngeren Wynton Marsalis, den er zwar für sein spielerisches Können auf der Trompete Respekt zollte, dessen Einstellung er aber extrem konservativ, langweilig und unlebendig fand. Dazu muss man aber sagen, dass umgekehrt Wynton Marsalis Leuten wie Lester Bowie und seiner Generation eine Schludrigkeit im Spiel vorwarf und einfach meinte, denen fehle das Grundwissen, um Jazz spielen zu können. Wir können daraus erkennen, die Geschmackspolizei ist auch in der Musik und im Bereich Jazz weiterhin aktiv. Thank you.

Gitarrist Rennie Hall wurde 1912 in Louisiana geboren, war eher als Mann hinter den Kulissen, das heißt Studio, Gitarrist und Arrangeur bekannt. Und er war sehr lange aktiv und das auf höchstem Niveau. Eigentlich arrangierte er alle bekannten Titel vom Soulsänger Sam Cooke und spielte obendrein dort auch noch die Gitarre. Das war in den Jahren 1957 bis 1964. Dasselbe tat er dann bei Let's Get It On von Marvin Gaye 1973. Und wir hörten ihn auch soeben bei 60 Minute Men, bei Billy Ward and the Dominoes, eine Gruppe, die er entdeckte, und er spielte dort auch die Gitarre, die wir eben hörten. Aber er spielte auch die sechsseitige dann Elektro-Bass-Gitarre, die wir auf dem folgenden Titel von Chan Romero hören, The Hippie Hippie Shake aus dem Jahre 1959. Der Titel wurde in Europa ja erst durch die Swinging Blue Jeans bekannt. Danach Ritchie Valens Donna, da arrangierte Rennie Hall die Session und spielte die Leadgitarre. Übrigens bei La Bamba spielte er ebenfalls die dann Elektro-Bassgitarre, aber bei Short Fat Fanny von Larry Williams spielte er Gitarre und etlichen anderen Larry Williams Songs. For goodness sake, shake, shake with all of your might, and then you shake. Woo! Yeah, you shake. Yeah, this ain't no thing. The hippie, hippie shake. Shake, shake with all of your might, and then you shake. Woo! Yeah, you shake. Yeah, this is no fag. The hippie, hippie shake. The hippie, hippie shake. Oh, me, I've never been the same, 'cause I love my girl, gone away, can you be, where can you be, oh Donna, oh Donna, oh Donna. Das war Framatz musikalisches Fundbüro. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Frank Matthias.